tea, it's up to you, it's up to me. Cold drinks come in 4 cups, gotta know the size before you fill it up. Biggie, medium, small, kids meal, keep it straight, it's a good deal. Use the scoop to fill with ice, never use the cup, take my advice. For soft drinks, fill the ice halfway, no matter the size, that's what I say. Tilt the cup and push against the lever, keeps the foam down now, isn't that clever? If there's still foam, let it settle down, don't pour it off, or your boss will frown. When you reach a quarter inch from the top, that's where you wanna stop. If the customers say they wanna stay, put the drink on the left-hand side of the tray. If the order's to go, put the lid on tight, make sure it pops to do it right. Then hand that drink to the coordinator and tell the guest you'll see him later. Don't forget to smile when you serve cold drinks. Always say thank you. You're the one that can make the difference. For lemonade, things stay the same, half full with ice. I said it again, fill the juice to a quarter inch from the top, just like you did the pop. Water is a courtesy to our guests, use a small cup, you know the rest. Now it's time to serve cold tea, but the ice is different, listen carefully. Instead of half full, fill it all the way up to the top of the cup. Add the tea, and if they ask for lemon, put it here, now that's a given. Cold drinks, that's all there is to it. Go ahead and try, I know you can do it. Ihr hört den einzigen Flachpodcast. Hier ist der Endicast mit der letzten Jubiläumsausgabe vor der Sommer. Nee, stimmt gar nicht. Mit der ersten Jubiläumsausgabe nach der Sommerpause. Folge Nummer 98. Dennis, hallo. Hallo, Renke. Ich übersteuere. Prost, Herr Morhardt. Prost. Halbzeit. Es ist soweit. Wir gönnen uns heute richtig. Wir trinken ein alkoholfreies Weizenbier. Isotonisch, vitaminhaltig, kalorienreduziert. Genau. Mit B12, das ist für Veganer quasi. Und B9. Ist das nicht eine Autobahn? Das ist eine Besoldungsgruppe, meine ich. Das ist eine Bundesstraße. Nee, das ist, glaube ich, Abteilungsleiter Ministerium. Ach so. Mhm. Spannend, spannend, spannend. So, endlich hier in Pankow wieder, Dennis. Schön. Ja. Es ist sehr hallig. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das heute so schlimm ist. Ist aber so. Ja, wie immer, wenn wir aufnehmen, ich habe Urlaub. Immer Urlaub. Weiß nicht, nee, jetzt hab ich tatsächlich gerade Urlaub. Ich weiß nicht, wie das kann. Was habe ich denn? Oh, Quittungen. Ah, was haben wir denn hier gekauft? Mal schauen. Ah, Koala-Apotheke. Ibu Ratio Farm, 400 Milligramm. Akut. 6 Euro. Das für ist 20, für 20 Tabletten. Ich habe das Gefühl, ich wurde ziemlich übers Ohr gehauen. Wollen wir das mal recherchieren, live in der Sendung? Was? Ja, Doc Morris oder eine andere beliebige Versandapotheke? Genau. Ibuprofen möchte ich haben. Das ist mein Wirkstoff. So. Gib doch die Ipo an hier, die Nummer. Nein, ich will einfach wissen. 00. Ich habe gesagt, ich hätte gern das Günstige. So. Ach du Scheiße. Also der Online-Versandhändler aus der zufälligerweise aus den Niederlanden kommt, verkauft es für 2,69 Euro. Ich sehe es hier auch für 2,74 Euro. Ja. Aber kommen noch 4 Euro Versandkosten dazu. Tja. Die Apotheken sind ganz schöne. Gibt's doch gar nicht. Naja, egal. So, Herr Morhardt. Naja, jetzt, also, es ist eine gebeutelte Zielgruppe. Nur noch gebeutelter sind ja die Familien, deren Au-pairs jetzt gerade nicht nach Deutschland kommen. Oh, Dennis, ich hab, da Schmerz ist mir im Herz, wenn ich das höre, bin ich sofort ganz, ganz nah bei dir. Das ist auch wirklich tragisch, muss man sagen. Tragisch. Ja, total. Die müssen jetzt nur noch mit ein oder zwei Hausangestellten auskommen. Ja. Ja, also ich meine, eigentlich wäre das ja die Zeit, wo man mehr Leute einstellen müsste. Ne? Es muss häufig gelüftet werden und so. Das schafft man ja selber alles gar nicht. Das schafft man alles gar nicht. Und sich dann auch mit den Kindern beschäftigen, entsetzlich. Also, ne, hier, wie nennt man das, wenn man das hat? Mitleid nicht, sondern wir denken auch an euch, Au-pair-Familien, und sind da ganz, ganz nah bei euch. Aber es gibt noch eine Gruppe, denen es nicht so gut geht. Ja, die da wer? Radiologen. Radiologen? Denen geht's aber nie gut. Ach so. Die werden so abgezockt mit den ganzen Steuern und so. Und jetzt bauen die auch noch überall solche automatischen Blitzanlagen auf. Nur Abzocke. Überall Abzocke. Überall nur Abzocke. Mensch. Außerdem sind die meisten Parkplätze, das weiß ja keiner, ne? Die meisten Parkplätze sind ja viel zu klein für meinen X7. Die sind viel zu klein für meinen X7. Ich muss immer dreimal durchs Parkhaus fahren, bis ich einen gefunden habe, wo ich meinen großen X7 hinstellen kann. Daran denkt auch keiner. Daran denkt niemand. Diese ganzen Alltagsprobleme. Es ist wirklich traurig. So. Wir schauen gerade übrigens nebenbei Fußball. Heute, ich leite jetzt gerade ins Thema. Ja. Wenn du merkst. Wir schauen gerade Fußball. Ist das mal eine Kapitelmarke? Erste Runde DFB-Pokal. Lustigerweise stehen noch gar nicht alle DFB-Pokal-Teilnehmer fest. Hä? Wie das denn? Weil nicht ganz klar ist, wer aus Bayern antreten darf. Das wird jetzt gerade noch von der Schweinfurt oder Türkgücü München. Und das entscheidet sich jetzt durch einen Wettkampf oder durch das Sportgericht? Nee, die haben jetzt irgendwie eine einstweilige Verfügung im Landgericht erwirkt. Türkgücü, also gegen wen hätten sie gespielt sonst? Schalke. Das heißt, Schalke hat jetzt Pause erstmal, oder? Genau, das wird jetzt verschoben. Also, die Geschichte ist, vielleicht verwechsel ich jetzt, aber ich meine, es war so. Die Saison wurde unterbrochen. Ja. Daraufhin haben sich alle geeinigt, alles klar, wer jetzt oben steht, der bis zum gewissen Stichtag, der wird zum DFB-Pokal gemeldet. Das wäre, glaube ich, Türkgücü gewesen. Dann haben sie die Saison jetzt irgendwie weiterspielen lassen und dann war jetzt Schweinfurt davor oder so und dann haben sie jetzt irgendwie Schweinfurt gemeldet und dagegen wehrt sich Türkgücü gerade. Irgendwie so ist das. Ach, naja. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, das beginnt jetzt also gerade wieder, hier DFB-Pokal, erste Runde, wir schauen gerade, wir sind komplette Transparenz, wir sind gerade, befinden uns in der Halbzeitpause der Nachmittagsspiele. Halbzeit, es ist soweit. Und warst du eigentlich mal in Paderborn im Stadion? Ich war jetzt fast in der Nähe von Paderborn. Wer das Lied nicht kennt, ne, wird verlinkt in den Shownotes. Ja, ich bin mit der S-Bahn nach Hameln gefahren und die S-Bahn fährt normalerweise bis nach Paderborn durch. Ja. Aber ich werde, also Paderborn würde ich gerne mal tatsächlich mal ins Stadion gehen, einfach um die Kultigkeit mal aufzusaugen. Ich war da mal mit Pia. Grüße. Jetzt auch, Grüße. Und das muss gewesen sein, so ich würde schätzen, um 2010 herum oder so. Ja. Was jetzt auch 10 Jahre her ist. Paderborn gegen Kaiserslautern. Paderborn, da war Pia irgendwie ein Wochenende bei uns zu besuchen, dann sind wir von Göttingen aus nach Paderborn gefahren. Das ist ja machbar sogar. Ja. Aber es war kalt, in Beton, geht, egal. Also Fußball beginnt wieder, jetzt DFB-Pokal, morgen sind noch ein paar Spiele und dann nächste Woche die erste Bundesliga. Zeit, mal ganz knallhart die Fakten auf den Tisch zu legen, Dennis, und uns mal anzugucken, was passiert? Nein, stimmt nicht. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist. Ich habe doch keine Ahnung von Fußball. Ja, ich kenne auch keine Fakten. Das wäre hier auch die falsche Umgebung für Fakten. Ich gehe jetzt seit 6 Jahren zur Union. Das darfst du nicht zu laut sagen. Ich weiß, was sechs bist du? Sechs Jahre. Also, das geht nicht. Du musst, es geht eigentlich, um richtiger Unioner zu sein. Ja. Musst du, dein Alter in Jahren mal 0,8. So oft musst du im Stadion gewesen sein. Also nicht mal 0,8, 1,2 andersrum. Also mal minus 0,8, so. Also muss ich quasi vor meiner Geburt schon im Stadion ganz gewesen genau, sein? Ganz genau, so muss es sein. Und, Ich habe aber eine Dauerkarte. Genau, die haben wir jetzt verlängert, Dennis. Und nächste Woche ist das Spiel, darauf will ich jetzt hinaus eigentlich. Wir haben das mit Robert schon besprochen, vor 2 Wochen war das ja erst, dass wir hier miteinander gesprochen haben. Und haben in einer total aktuellen Sendung. Haben da ja noch drüber nachgedacht. Da wurde gerade dieses von Union dieses Hygienekonzept veröffentlicht, mit dem man geplant hat, sehr viele Leute ins Stadion zu kriegen. Wir sind jetzt 2 Wochen weiter. und stellen fest, Union hat tatsächlich getestet gegen Nürnberg, Freundschaftsspiel, zu Ehren des 100-jährigen Geburtstages der Spielstätte des Stadions in der Alten Försterei. Da ist nämlich auch das Eröffnungsspiel, das offizielle, gegen Nürnberg gespielt worden, die damals deutscher Meister waren, Union Berliner Meister, so, und jetzt hat man sich da wieder getroffen, freut das Spiel, alles ganz nett. Auch unter normalen Bedingungen, auch wäre es eine schöne Idee gewesen, ja. Man hätte das irgendwie richtig schön feiern können und so, jetzt halt ein bisschen doof, aber immerhin 5000 Leute im Stadion heißt dann irgendwie so ungefähr 4500 Zuschauer. So. Und wir haben ja in der letzten Folge gesagt, also, ob wir ins Stadion gehen würden, weiß ich nicht, keine Ahnung, auch wenn alle getestet würden, da ging es dann noch um Tests, das ist ja mittlerweile vom Tisch, sondern mit Abstand stehen im Stadion oder halt sitzen, beziehungsweise dann halt auch wieder stehen. Und genau, das ist jetzt irgendwie der Stand der Dinge. Dauerkarten werden verkauft, man kann sich mit Losen bewerben auf Karten für Spiele. Die Lose kosten nichts, es dürfen halt nur Dauerkarteninhaber zuschlagen. Und dann, wenn man sozusagen ausgelost wird, kriegt man einen Platz in dem Sektor zugewiesen, der auf der Dauerkarte vermerkt ist. Wir sind ja unterschiedliche Sektoren. Ne? Also Sektor gleich, aber Block ist unterschiedlich bei uns. Aber dann kriegen wir einen Platz im Sektor 3, irgendeiner. Nee. Wir kriegen in den jeweiligen Block einen Platz. Ich meine im Block. Okay. Oder war das Sektor? Ich glaube, es war Sektor, weil sonst müssten sie ja die quasi Lose auf alle sauber verteilen und dann ist es ja ungleichmäßig. Ja, das hat mich auch stimmt. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, so. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man gleichmäßig Dauer kann. Genau, und man soll dann halt quasi, man kriegt dann quasi eine Tageskarte ausgestellt in dem Moment. Genau. Und auf dem steht dann ein Block. Ja. Und mit diesem Block ist ein jeweiliger Eingang verbunden und den musst du halt nutzen. Genau. Und du kommst nur rein, wenn du mitnimmst Mitgliedsausweis, Dauerkarte, ein Ausweisdokument. Vielleicht ist auch Ausweisdokument und Mitgliedsausweis sozusagen, also vielleicht brauchst du das Ausweisdokument nicht mehr, wenn auf deinem Mitgliedsausweis das Bild drauf ist. Ja. Kann man ja haben. Und dann brauchst du diese Tageskarte und dann darfst du rein. Und wenn du rausgehst, kannst du nicht mehr zurück. Das ist auch auf jeden Fall so. Aber also du meinst aus dem Block oder aus dem Stadion? Nee, aus dem Stadion. Aber das konntest du auch vorher noch nie, oder? Das stimmt, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass halt, dass es nicht, ja, okay, jetzt ist es eigentlich nur mit anderer Begründung, das stimmt, okay. Vorher war es halt wahrscheinlich zu voll und dann nicht mehr kontrollierbar. Und jetzt, ja, richtig, klar. So. Ja, und wir haben uns Tickets geklickt. Ja, also genau, vor zwei Wochen haben wir noch gesagt, nee, so testen, wahrscheinlich würden wir es eher nicht machen. Jetzt haben wir uns aber beide beworben auf Tickets, Dennis. Wie kommt es denn dazu? Also erstmal, warum hast du überhaupt deine Dauerkarte verlängert? Zwei Sachen. Einmal Solidarität gegenüber dem Verein. Das Geld war eh angespart da. Ja. Ich hätte sogar zu viel gespart. Ich habe jetzt 80 Euro auf meinem YNAB-Konto dafür. Zu viel. Ich habe auch zu viel jetzt, das stimmt. Aber nächstes Jahr geht es ja wieder zur normalen Zeit los. Und dann, ja. Ne, so. Und es war jetzt mit einer Modalität verbunden, die ich ganz originell fand. Und zwar quasi Spiele, auf die man sich nicht bewirbt oder die man quasi per Los nicht gewinnt, die bekommt man als Zeughaus. Zeughaus ist der Online-Shop von Union Berlin als Guthaben geschenkt. Ja. Und das fand ich ganz okay, weil dann heißt es so, dann kann ich mir jetzt mal die Tage, also sollte jetzt dieses Los nicht eintreffen, dann werde ich halt die 80 Euro, die ich jetzt zu viel habe, werde ich in ein Trikot investieren. Damit kommst du nicht mehr hin, seitdem Adidas. Das kostet 7,77 oder so. Nee. Ach, das ist nur das... Das ist doch das Kindertrikot. Oder? Ach, fuck, ey. Also, ich meine, mit Flock kostet das 105. Wirklich? Ja. Mann, was für ein teurer Fetisch. Ich muss mal gucken. Aber, also, ich muss es mir auch noch kaufen, ne? Ich kaufe mir dann halt natürlich auch die komplette Ausrüstung, Hose und Socken, weil das halt Dual-Use ist. Und wer wissen möchte, was Dual-Use ist, soll mir eine DM schreiben. Ich erkläre es ihm gerne. Ich kenne das übrigens tatsächlich nur aus hier so aus dem zollrechtlichen Kontext. Dual Use? Dual Use Güter, ja. Ja. Das ist für Krieg und so. Genau. Sachen, die auch als Waffen benutzt werden können. Nee, guck mal hier. Sag mal. Ein Trikot? Ja. So, was will man denn jetzt hinten drauf haben? Ich mache ohne Namen, oder? Weil ich kann mir die Merken nicht merken. Nee, ich nehme immer Trimmel. Ach so, nimm's mal. Wenn der nicht mehr da ist, weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Also, guck, 105,63 Euro. Ja, bei der Flock kostet es halt 50. Ja, Flock und dann musst du nochmal für das Bundesliga-Logo extra 4 Euro lösen. Ja, aber also ohne Flock und nur Bundesliga-Logo sind es 91,8. 105 Euro. Und dann welches nimmst du? Das ist das Rote. Ja, aber da findest du nicht die gelben Ärmel störend? Die finde ich noch okay. Ich verstehe die gelben Ärmel nicht. Ich bin da ganz so. Beim, das war auch bei 93 waren die Trikots Thema. Ich verstehe die gelben Ärmel nicht. Dann, das, also sagen wir es mal so, also dafür, dass Adidas quasi die große Marke da ist. Ja. Das war das große Ding, irgendwie, wir sind jetzt der Hauptstadtclub. Das ist der, die Menschen aus Charlottenburg haben das nicht. Irgendwie, wer ist denn in Deutschland noch Adidas Ausrüster? Bayern München, oder? Und HSV meine ich noch. So. Ganz ehrlich, dafür sehen die Trikots jetzt nichts, also sind das Templates? Ja, auf jeden Fall, ja. Alles. So. Also ein paar Sachen sind halt individualisiert, also das Union-Logo ist gestickt auf der Brust, ja. Das ist immer so, und hinten hast du jetzt noch im Nacken ein Stick 100 Jahre Stadion an der Alten Försterei. Das ist dieses komische Logo, was ultra hässlich ist. Was? Logo? Das ist kein Logo, steht einfach nur 100 Ach Jahre. Ach so, okay. Das ist was anderes. Ja, okay. Genau. Es gibt noch so ein Logo auf T-Shirts, das ist halt ultra hässlich. Ja, das ist ein bisschen komisch tatsächlich. Aber ich werde mir das klicken, weil ich habe kein rotes, weil mein erstes rotes Trikot habe ich auf einer Auswärtsfahrt scheinbar verloren. Auf der Rücktour im Fernbus. Habe ich liegen lassen. Wohl. Es gibt noch... Betrunken. Oh. Es gibt hier noch... Die Zeit ist nun gekommen, Aufstiegsshirts für 5 Euro. Ja, aber das haben wir doch schon, oder? Ja, und? Ach so. Aber nur noch in XS, S, L und XL. So, also zurück zum eigentlichen Thema. Und warum ich jetzt mir jetzt losgeklickt habe, ich vermute mal, dass ich nichts bekomme. Und ich wollte mir die Entscheidung nochmal rauszögern, ob ich wirklich hingehe. Und zwar obliegt die Entscheidung dann nächste Woche. Bis wann muss man das Ticket gekauft haben dann? Ich glaube, 4 Tage vorm Spiel ist das Deadline oder so? War da nicht irgendwas? Ja, irgendwie so. Dann kann ich mir das Infektionsgeschehen nochmal angucken und dann final entscheiden und gucken, wie das Wetter ist. Weil wenn es ein bisschen windiger ist und so, dann traue ich mich der mehr. Das ist auch gut, denn nicht gekaufte Tickets gehen sozusagen dann später in so eine Resteverkaufswelle ein, aber gekaufte Tickets können halt nicht zurückgegeben werden. Richtig. Die sind halt komplett personengebunden und wenn man halt nicht hingeht, dann ist da halt ein Platz leer, was halt ein bisschen schade wäre. Deshalb, richtig. Wenn man die sich nicht ganz sicher ist, dann sollte man vorher die Entscheidung treffen, ob man zu Hause bleiben will oder nicht. Ich finde, es gibt noch einen weiteren Punkt. Solidarität ist ganz wichtig. Die brauchen erstmal Einnahmen auf jeden Fall. Und der Gutschein ist natürlich ganz nett, aber die machen sie halt deshalb, damit sie nicht im Zweifel wieder Geld zurück auszahlen müssen. Und wenn du halt, denn wenn du sagst, hier, kaufe schon mal alle Karten im Voraus zu jedem Spiel und du wirst nicht zu jedem Spiel reingelassen, dann kannst du natürlich anteilig das Geld zurückverlangen. Ja, klar. Wenn du aber sozusagen direkt eine Alternativleistung mit anbietest und sagst, ja klar, nehme ich, völlig klar, dass du halt aus der Nummer nicht mehr rauskommst als Käufer. Aber ist auch völlig okay. Solidarität, genau. Erstmal ein bisschen Kohle reinbringen und natürlich den Anspruch für die Dauerkarte im nächsten Jahr nicht verlieren. Ja, aber die ist ja sowieso erhalten. Wenn du, das war ja in der E-Mail, wenn du halt dieses Jahr die Dauerkarte nicht nutzt, ist dein Anspruch trotzdem nächstes Jahr vorhanden. Hm. Guck, soweit habe ich gar nicht gelesen. Ja. Deswegen, das ist halt die Sorge halt für Leute, die aus gesundheitlichen Gründen definitiv ausschließen, das nächste halbe Jahr mindestens, das müssen wir mindestens rechnen, wenn nicht sogar bis die Saison eigentlich komplett. Vermutlich komplett, ja. Das einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen können, die willst du halt nicht von Kopf stoßen, das wäre halt auch unfair, so. Deswegen erhalten die ihren Dauerkartenanspruch quasi, auch wenn sie jetzt dieses Jahr keine Dauerkarte kaufen. Das ist ja, glaube ich, also wenn es das nicht so wäre, müsste man es, also es wäre halt, es ist, glaube ich, selbstverständlich. So. Daher, und vor allem ist es jetzt noch gerade schönes Wetter. Und wie gesagt, die ganze, es ist noch nicht so Grippesaison, also es ist jetzt, also ich würde mir jetzt gerne nochmal ein Spiel im Stadion angucken. Wahrscheinlich werde ich dann so ab Spätherbst drauf verzichten, definitiv. Weil es einfach zu eng wird, es wird dann spätestens in der S-Bahn, die Anfahrt wird dramatisch, die Rückfahrt wird ein bisschen näher. Und es sind dann so viele Faktoren, die dann reinspielen, wo mir dann einfach zu viele Menschen auf einem Haufen sind. Ich überlege tatsächlich, mit dem Fahrrad hinzufahren. Okay. Kommt aber aufs Wetter an, weiß ich noch nicht. Ich neige ja eher dazu, einfach zu Fuß nach Hause zu gehen und also hinzufahren, so früh wie möglich, dass man irgendwie Ruhe hat. Ja. Und ein bisschen vom Stadion rumlungern. Ja gut, aber ich meine, du musst halt nur bis nach Friedrichshain laufen. Ja, ich muss nur bis nach Friedrichshain. Dann noch bis nach Pankow weiter. Ja. Das sind schon ein bisschen mehr. Also ich will es halt auch jetzt mal probieren, erstens fand ich die Bilder ganz nett, irgendwie vom Spiel, die ich gesehen habe, vom Testspiel. Und dann sowas Ähnliches wie bei dir. Ich möchte auf jeden Fall jetzt noch eins wahrnehmen, solange das noch irgendwie halbwegs zu gehen scheint. Und ich bin einfach neugierig. Ich will mir das angucken, wie das aussieht. Das ist so eine Sache. Es gab jetzt auch so einen Corona-Test hier an diesem Pop-Up-Krankenhaus da auf dem Messegelände. Und da gab es halt 50 Euro für die Teilnahme. Und das ging halt irgendwie 2 Stunden. Man musste aber 1 Stunde eher da sein oder so. Also insgesamt hat man da so 4 Stunden in den Sand gesetzt. Und dann hatte ich irgendwie vor kurzem die Diskussion darüber, ob es das wert sei, das für 4 Stunden für 50 Euro zu machen. Und das müsste, oder so sinngemäß kam das Argument, naja, das müsste es auch schon sein. Länger wird es sich ja kaum noch lohnen für die Aufwandsentschädigung. Aber ich finde, es lohnt sich doch. Es hätte sich auch für 6 Stunden gelohnt, weil man, ich finde, nicht nur die 50 Euro bekommt bei sowas, sondern halt auch das Erlebnis da mitgemacht zu haben. Das mag total langweilig sein währenddessen, weil man die ganze Zeit im Bett liegen muss und nur irgendwie seine 5 Minuten hat, während man jetzt irgendwie per Anweisung genötigt ist, da irgendwie Personal zu rufen und so gut wie man kann gespielt zu kollabieren oder so. Aber man hat es halt irgendwie mitgemacht. Und das, finde ich, ist hier auch so. Ich möchte das gerne mal sehen, wie das aussieht. Also wie die ganzen Leute da hingehen, was für ein komisches Gefühl das auch ist. Das ist ja so eine Sache, die müssen wir uns vielleicht nochmal, er trägt das falsche Trikot, hast du gesehen? Ja, ich habe gesehen. Er trägt das falsche Trikot. Er trägt das falsche Trikot. Sollen wir es erklären? Nein. Okay. genau. Sich das angucken, jetzt habe ich mich selber da. Aber es ist halt auch derselbe Grund, warum Leute sich massenhaft für den BER-Probebetrieb angemeldet haben. Ja. Ich hatte morgens tatsächlich, fühlte ich mich schlecht, deswegen bin ich nicht hingefahren. Ja. Ich bereue es nicht ganz, weil es war doch ein bisschen langweilig, nachhinein wurde mir erzählt. Mhm. Aber tatsächlich, ich hatte an dem Morgen, wusste ich nicht, ob ich jetzt nicht krank wurde oder nicht und habe deswegen entschieden, ich bleibe zu Hause. Ich wurde nicht krank, es war einfach nur so ein Gefühl aus dem Inneren und kratziger Hals. Es waren halt so 2 Verdachtsmomente, wo ich persönlich dann immer entscheide, lieber zu sagen so, ey, ich muss heute nicht einkaufen, ich muss nicht heute rausgehen, ich warte mal einen Tag ab und gucke, was passiert. Läuft ja alles auch nicht weg. So. Haben wir irgendwie einen Jingle, der sowas wie Kommentare, Zuschauerkommentare, sowas ist? Das Internet hat sich nämlich auch geäußert zu dieser Diskussion. Ich guck mal gerade. Haben wir da was? Der Wähler hat gewählt. So ist das eine Demokratie. Und zwar habe ich einen wunderschönen Kommentar gelesen. Es ging auch darum, dass Union eben 5000 Leute ins Stadion lassen möchte und auch Stehplätze und so. Und dann habe ich hier diesen wunderschönen Kommentar gefunden, den ich auch versuche, so vorzulesen, wie er da steht. Ich werde Interpunktionen beachten, da wo sie vorkommt. Gar nicht nämlich. Ich finde, die ganze Diskussion Union Berlin ist immer so ein Club, die machen einen auf, müssen die Fernsehgelder gerechter verteilen, sie sind ein ganz besonderer Club, aber das ist am Pauli auch, das ist ja genauso ein gleicher Club, da wo man dann sagt, ey, da muss man ja aufpassen, alles gut, und wenn wir Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen in Bayern keine Fans haben, am ersten Spieltag ist es gar nicht so schlimm, warum auch, sind ja am Ende die Vereine, die dann in der Champions League spielen, in der Euroleague. Ist der Abbinder. Der Wähler hat gewählt. So ist das eine Demokratie. Das sind wahlberechtigte Leute. Ja. Ist jetzt mittlerweile klar, ob das erste Spiel wahrscheinlich tatsächlich ohne Support sein wird, oder? Gibt es einen offiziellen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich noch nichts von gehört. Ja. Also wo hast du das Gerücht her? Nee, ich habe gefragt, ob du was weißt. Ich weiß ja nichts. Ich weiß von nichts. Ich erfahre ja sowas dann spätestens, wenn mich der Capo zum Mitmachen auffordert auf der. Ehrlicherweise, wenn ich in meiner gefühlten Waldseite stehe. Kann ich es mir nicht vorstellen, dass es keinen Support gibt. Also ich glaube, es wird Support geben. Ich wüsste keinen Grund, der dagegen spricht. Ja. Na, wer weiß. Ja, also das werden wir uns mal angucken und dann auch schon in der nächsten Folge darüber berichten können, wie unsere beiden Lose nicht gewonnen haben. Ja. Vermutlich. So oder so. Nächstes Mal haben wir übrigens auch jemanden, das haben wir jetzt ein bisschen, habe ich leider ein bisschen schleifen lassen, ich Vollidiot, aber jemanden zu Gast, der uns noch was erzählt. was ganz, ganz Wichtiges erzählen wird. Ich sag mal für alle Heidepark-Freunde da draußen, es geht munter weiter. Aber das dann erst in 2 Wochen. So, Dennis, das war Fußball. Kennst du eigentlich die DKB Gladbeck? Nee. Und zwar ist ja morgen oder gestern oder heute oder vorigen Sonntag war NRW Kommunalwahl. Ja. Es gibt jetzt quasi einen neuen Twitter-Liebling auf der so von meiner erweiterten Kommunistenblase auf Twitter. Und zwar ist es die DKB Gladbeck. Und zwar sind das ein Grüppchen älterer Herren. Und wie sagt das denn? Ach, die DKP. DKP, ja. Ah, ich hab DKB verstanden. Deutsche Kreditbank Gladbeck. Nee, ich dachte schon, was? Wir reden von der Deutschen Kommunistischen Partei. Ja, okay. Und das Internet sagt dazu, die sind wholesome. Das ist eine wholesome Gruppe. Ja. Und zwar, zum Beispiel hatten sie jetzt einen Wahlkampfstand, wo es zum Beispiel hier heute Obstverkostung, lieber Pflaumen im Mund als im Rathaus. Ja. Sie haben Obst verteilt Pflaumen an die Menschen verteilt und haben Werbung gemacht. Lieber Pflaumen im Mund als im Rathaus? Wieso Pflaumen im Rathaus? Ist das eine Anspielung auf eine weibliche Oberbürgermeisterin-Kandidatin? Nee, der Gladbecker Bürgermeister, SPD natürlich, ist männlich. Und nee, die sind tatsächlich schon im Rat. Aber also warum Pflaumen? Weil dumme Pflaume? Ja, aber hätte man dann nicht irgendwie... Jetzt mach jetzt nicht die Wholesomeheit kaputt mit Logik oder so. Ja, okay, alles klar, okay. So. Weiter. Und wie gesagt, die sind total sympathisch, gibt halt die passenden Katzenbildchen-Memes, Okay. Alles sehr, sehr sympathisch. Wie gesagt, das ist halt auch alles sehr low-level-mäßig, auch von der grafischen Gestaltung. Aber du, das, was du mir jetzt gerade zeigst, ne? Dieses hier DKP, wie heißt der, Detlef Peters oder was du mir gerade zeigst? Genau. Das ist nicht schön, das ist nicht professionell, aber das ist ein klares Plakat, ist sofort erkennbar, worum geht's, wie heißt der Kandidat, welche Partei. Und vor allem 3 Ks, kompetent, konsequent, kommunistisch. Nee, aber jetzt ganz im Witz, das ist ein gutes, von der Sichtbarkeit her ein gutes Plakat, was man teilweise für Scheiße sich angucken muss. Einfach nur erstmal 5 Minuten davor stehen, um zu begreifen, ob man das jetzt gut finden darf oder ob man es hassen muss. Das ist schon schlimm genug. Und die ist tatsächlich, die DKP ist im Gegensatz zu anderen NRW-Kommunalstädten auch im Rat vertreten und die machen tatsächlich auch was. Zum Beispiel anfangs der Corona-Zeit wollten sie Masken verteilen. Das wurde dann aber von der Stadt untersagt. Also sie wollten halt kostenlos Masken verteilen, weil Umverteilung, Gedöns. Ja. Wurde aber untersagt. Und deswegen haben sie auch vor Protest dann vom Rathaus protestiert. Und sie hatten zum Beispiel auch letztens eine Aktion. Warum wurde das untersagt? Weil die Stadt einen Ansturm befürchtete und das Sicherheitskonzept und bla. Der im, wie sagt es da so schön? Wir haben doch nicht mehr März. Vor allem sagte dann der Mensch in dem Interview, es gab nochmal ein Interview in der Jungen Welt, die ich normalerweise nicht lese, aber dafür habe ich sie gelesen, darum geht, dass es wahrscheinlich war es einfach eine um die Wahlkampfaktion zu verhindern. Sie haben auch dann noch schon mal, weil sie zum Beispiel, eine ihrer Forderungen ist auch samstags kostenloser ÖPV mit diesem selbstgemachten Plakat, werben sie dafür auf dem Stand. Samstags kostenloser ÖPNV in Gladbeck. Ja. Das ist auch, ich würde mal sagen, das ist auch schon so ein bisschen so der Seeheimer Kreis, der DKP, kann das sein? Nee, die sind schon, aber die sind halt, die haben kostenlose Busfahrkarten verteilt an dem Tag. Okay. Man merkt halt schon, einer davon sitzt da auch im Aufsichtsrat der Müllwerke und das ist echt, okay. Und dort kam dann raus, dass die irgendeine Gehaltsprämie für die Müllwerker wurde gekürzt. Das hat er öffentlich gemacht und wurde wegen Geheimnisverrats angezeigt, wurde auch freigesprochen deswegen. Und die setzen sich für so kleine, also man merkt halt schon, die haben da ihren, also es ist halt immer noch die DKP. Das ist ganz viel Ballast, ganz viel Altstalinismus, alles ganz schlimm. Aber man merkt halt, warum die scheinbar auch erfolgreich sind. Also er war bei der letzten Bürgermeisterwahl, war er auf dem 3. Platz, der Kandidat, dort. Vor den Linken, die machen einfach solide Kommunalpolitik und es ist scheinbar erfolgreich. Und es ist halt total sympathisch, weil es halt echt, du siehst, es sind halt es sind ein paar ältere Herrschaften, die einfach. Der Fußballplatz muss bleiben. Ja. DKP. So. Das. ich habe einen neuen Lieblingsaccount. Auch dazu gibt es, Vorsicht, gibt es auch natürlich ein selbstgemaltes Plakat. Es ist einfach so schön. Es ist einfach so, es ist einfach in diesen stürmischen politischen Zeiten, es ist einfach so erdend. Und zwar der. Verlinken wir alles. Stagflationskönig Ödipus. Ach, ja. Ja. @14_FFM. ein sehr guter Account. Kann ich jetzt gar nicht so was. Sehr viel DM-Content in den letzten Tagen. Weil die Person wurde was umgeräumt, oder? Was war die Kritik? Man kann jetzt, also um auch ein bisschen den Flow mitzukriegen, wie da so getötet wird, das heißt zum Beispiel, DM, du Sohn eines räudigen Hundes, warum braucht es 5 Stunden in deinem gottlosen Laden, die verdammte Handseife zu finden? Der Ausgangspunkt war ein Tweet, wo sich die Person nachfragen musste, wo das ist, und dann drauf schrieb, ich habe mich gewaschen, definitiv. So, okay, das war jetzt zu Twitter. Okay, nee, aber das mit DKP Gladbeck kann ich, das habe ich, ist völlig mir vorbeigerauscht. Ja, ich war auch in den letzten Tagen ein bisschen offline irgendwie. Das finde ich einfach erdet halt, weil du hast halt, weil sonst politisch ist gerade halt völlig alles für die Tonne. Da fällt mir ein, DKP Gladbeck, ne, wenn du von diesen älteren Herrschaften sprichst, weil ich habe mir heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Vielleicht habe ich mir das selber noch nie. Ich habe mir heute ein Kotelett gekauft, ein Schweinekotelett. So richtig mit Knorpel und Knochen? So richtig mit Knochen, ja klar. Ach so. So muss es sein. Also, lass mich raten, es war bei Aldi 30% reduziert, weil Samstag. Nee, das habe ich, ich war heute bei Kaufland und habe es von der Fleischtheke geholt. Und es gab einmal. Das heißt, hinten im Hinterraum saß jemand, hat diese Packung aufgerissen und nach vorne reingereicht. Nee, es gab einmal Kotelett. Ja. Und dann gab es noch Kotelett ohne Gentechnik. Das heißt, du hast ein Kotelett mit Gentechnik, oder was? Das weiß ich, das verrate ich nicht. Ich habe das genommen, was besser aussah. So viel sage ich dazu. Ja, ist so ein Gericht, finde ich irgendwie, ist ein bisschen. Und es brätst du einfach an. Ja, genau, das wird einfach gebraten, dann gibt's dazu Kartoffeln und immer am besten braune Soße und Bohnen. Das ist ein grundsolides Gericht. So, ganz genau, sag ich auch. Meine Reden. Wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, wir sind früher noch mit Kotlets gefüttert worden. Ja. Wer isst denn heutzutage noch Kotlet? Isst man gar nicht mehr. Kenne ich nur von Kuppel und Keule hier, da. Ja. Weißt du, Kreuzberg, dieser Fleischer. Und aber dafür zahlt sich aber auch dumm und dämlich. Genau, dafür, das ist dann alles hier artgerechte Haltung, dafür bezahlt man dann viel zu viel Geld, aber das schmeckt auch wahnsinnig gut. Ja, keine. Was für ein dilettantisches Tor. Ja, Wolfsburg führt 3:1 gegen Fürstenwalde. Oder zählt das Tor nicht? Ich weiß es nicht. Ja, egal. Gut. Kotelett, ne? Isst man kaum noch. Ich finde, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl in mir so ein bisschen, ich muss das Kotelett wieder stark machen. Ich muss das Kotelett wieder voranbringen. Ich habe auch erstmal nur eins gekauft. Das ist so ein komisches Wort, oder? Ja. Kotelett. Ja. Aber ich, woher kommt das? Was ist der? Das ist französisch mutmaßlich, weil das ja Kotelett geschrieben wird, ne? Ja, Kotelett, so. Das ist ein, Kotelett, Rippchen. Aus dem Französischen. Und dann lateinisch Seite. Okay. So, guck. Wobei das, beim Schwein ist das nochmal. Ach, da gibt es alles. Aber ist es ein Nackenkotelett oder? Eigentlich ist es mal Nacken, oder? Ich habe gesagt, da stand Kotelett, ich habe gesagt, ich will Kotelett. Ich bin jetzt auch nicht mit der Bauersfamilie befreundet. Das weiß ich nicht, was da passiert ist im Hintergrund. Aber so ein Kotelett finde ich, nochmal, das ist einfach ein Produkt, das Gerät irgendwie ist irgendwie völlig, völlig unter die Räder gekommen. Ja, vor allem in den letzten Jahren. Alle essen irgendwie nur noch, ich mache mir jetzt mein Flanksteak auf dem Grill und ich mache jetzt slow cooke jetzt mein Brisket und so. Aber Kotelett, das isst keiner mehr. Ich bin jetzt voll auf Kotelett wieder. Also mein Vater isst das immer noch die ganze Zeit. Ja, ne, das sind so Leute, bei denen aber der kriegt auch eine kleine Rente. Da gehen einfach. Aber es gibt einfach so Menschen, die gehen durch die Welt wie mit so einem ja, als hätten die irgendwie so eine Art Rasierklinge vor sich, mit denen die so die Moden, die so über sie hereinprasseln, einfach so durchschneiden. Ja. Dann flabbert links und rechts so dieses Gewand an Mode so an ihnen vorbei und fügt sich hinter ihnen wieder zusammen. Die existieren in so einer Blase ihrer selbst. Ja. Und wenn da früher Koteletts gegessen wurden, dann wird da heute auch noch Koteletts gegessen. Ja. Das ist dann einfach so. Habe ich meinen größten Respekt dafür. Ich habe mir schon ein paar Rezepte angeguckt. Ich glaube, ich mache das erstmal ganz klassisch und dann will ich mich ein bisschen auch nähern dem Kotelett, wie ich das schön zubereiten kann. Also Salbei-Kotelett. So von hinten uns überwältigen? Salbei-Kotelett, paniertes Kotelett, dann auch das gute Butter-Kotelett ist auch sehr schön. Man kann es nämlich auch sehr schön. Es ist aber, je öfter man das Wort Kotelett erwähnt, desto weniger Bedeutung hat es. Kotelett, Kotelett, Kotelett. Man kann auch einfach sehr schön sich ein dickeres Stück abschneiden lassen, das kurz anbraten und dann auf niedriger Temperatur im Ofen mit sehr viel Butter und obendrauf ein bisschen Rosmarin und Thymian einfach zu Ende garen und so. Es gibt so viele Sachen, mit denen man Kotelett zubereiten kann und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Wochen. Da werde ich mich so ein bisschen rantasten wieder an das Kotelett. Du hast auch so Phasen, wo du, wenn du irgendwas entdeckst, so essenstechnisch, dann wird das bis zum Ende ausgereift. Ja. Was macht der Wok an eigentlich gerade? Der ist da im Schrank und manchmal benutze ich den. Nicht so intensiv wie in den ersten Wochen, das ist völlig richtig. Aber sozusagen, ich habe die Zeit genutzt und habe mir die Technik drauf geschafft und kann jetzt einfach so aus dem Handgelenk dir so ein Asia-Essen hinfurzen, dass du auch irgendwie beim Imbiss hier nicht besser kriegst. Ach so. So. Und das war mein Ziel, das wollte ich erreichen, das habe ich geschafft. Und jetzt ist das Kotelett dran. Ich sehe schon die Hilfsmeldungen aus dem erweiterten Familienkreis, dass es jetzt aber jetzt das siebte Mal Kotelett gab. Ja, aber jetzt habe ich erstmal, also ein gewisser Teil ist ja erstmal eine Woche nicht da. Ach so, also jetzt ist es jetzt die brunsche Kotelett-Diät. Jetzt mache ich hier genau die Kotelett-Diät. So mache ich das jetzt. Hast du nicht so ein Gericht, von dem du sagen würdest, das habe ich früher als Kind immer gegessen, kommt heutzutage gar nicht mehr vor, gibt's einfach nicht, ist untergegangen? Graupensuppe. Ja, okay. Gab's bei uns nie, aber kann ich verstehen. Graupensuppe, obwohl, so ganz stimmt's nicht. Das ist auch schon so ein bisschen Hipster, Graupensuppe. Ja, mittlerweile. Ja, genau. Aber ich meine, so. Kotelett ist nicht Hipster. Nee, Kotelett ist das Allerletzte. Ja. Das ist das Allerletzte. So, aber... Was ich noch kenne, sind hier so getrocknete Bohnen. Getrocknete Bohnen? In Ostfriesland wurden immer, oder werden auch heutzutage noch immer Bohnen, obdröcht Bohnen, heißt das, geerntet und dann werden die an Fäden gebunden und dann getrocknet. Das sieht ja unheimlich aus. Das ist, das genau, sieht ja... Genau, obdröcht Bohnen. So. Also, erstens, verbrennt die Hexe. Das sind einfach Bohnen, die hat man halt so viel geerntet, dann musste man die haltbar machen und dann wurden die getrocknet. Also, wenn ich in einen neuen Raum kommen würde, ist so schummrig und da hängt dann sowas. Naja. Aber, ne, und dann, was macht man damit? Ne, die kannst du halt kochen, dann sind das Bohnen. Das ist einfach nur haltbar gemacht. Also hier genau, hier das Essen, also das ist ein Chefkoch.de-Rezept, sind 500 Gramm Bohnen getrocknet, 500 Gramm Kartoffeln, 500 Gramm Speck. Ja. Die übliche 1:1:1 Ratio. Ja. Und weil 500 Gramm Speck ist ja ein Tick zu wenig Fleisch, deswegen noch 4 Würstchen, Pinkel. Ja, sowas kann man da alles Schönes mit machen. Alles Mögliche. Und dann schneidet man die auch in der Regel, dann legt man die erstmal natürlich in Wasser ein, ne, weil die ja wieder Wasser kriegen müssen. Ja. Dann schneidet man die klein, dann kocht man die schön auf. Und das ist wie eine Bohnen, so. Ja, genau. Aber halt gibt auch größere, kannst du diese riesen, etwas längeren Teile nehmen und so. Und die werden halt schon getrocknet. Das gibt's aber heute nicht mehr. Das sehe ich nicht mehr bis auf einschlägige Facebook-Gruppen. So, ja. Wo es noch gibt. Das ist mir noch so da eingefallen. Aber Kotelett, auch dieser Gedanke, dass ich mich dem Kotelett immer wieder nähern möchte, das ist eine Redewendung, die jetzt kommt, die finde ich so zwischen, kannte ich gar nicht. Finde ich ziemlich abartig, aber trifft im Prinzip genau das, was ich sagen will und trotzdem sehr komisch. Mit der Idee gehe ich schon etwas länger schwanger. Hast du schon mal gehört? Nein. Nee, genau, habe ich auch gedacht. Genau. Aber das treibt mich schon seit einigen Jahren um, das Kotelett wieder ein bisschen zu integrieren in mein Leben. Und heute habe ich tatsächlich ein bisschen ersten Schritt gegangen. Man kann es aber auch schön panieren, Ne? Ja, klar. Und man kann es halt am Ende einfach am Knochen in die Hand nehmen und abnagen. Ja. Toll. Einfach toll. Das ist ein Festmahl für alle Sinne. Ja. Sowas gibt es halt leider nicht vegan. Das ist halt schwieriger. Ja, das soll die Rügenwalder Mühle mal machen. Ja. Kotelett. Veganes Kotelett. Einfach an der Seite. Mühlenkotelett. Einfach an der Seite mit so einem Stück Holz. Presssparen. So. Celle unterliegt jetzt Augsburg mittlerweile deutlich. Das sind hier eine kurze Live-Ticker. Gut. Intermission. Hast du nichts mehr zu sagen, ja? Nö, also es ist halt so eine komische Zwischenphase. Ich bin so im Arbeitsstress. Ich fahre morgen in Urlaub. Erzähl mal, Dennis, du fährst in Urlaub. Ja. Gibt's doch gar nicht. Wo fährst du denn hin? Ich fahre nach Karpatsch. Schneekotze. Ich fahre zur Schneekoppe oder ins Riesengebirge, habe ich gelernt, heißt das auf Deutsch. Ja. Das ist an der polnisch-tschechischen Grenze. Und Karpatsch ist der Ort, so heißt der. Und da fahre ich hin und da geht's dann wandern um die Schneekoppe herum. Wie hoch ist die Schneekoppe, weißt du das? Oh, 1,6 oder so. Ja, also schon ein bisschen mehr als so der Brocken, sag ich mal. Das kann sein. Ja, tatsächlich, 1600 Meter. Ja, genau. Und genau, da geht's dann halt hoch von der polnischen Seite hoch, da geht man da oben hin. Übertritt illegal nach Tschechien mal kurz und dann geht man wieder zurück. Wieso illegal? Das habe ich schon mal gehört, dass da auch mal Leute im Grenzgebiet festgenommen worden sind. Da ist nichts illegal, ist ja alles Schengen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber diese Geschichten gibt es irgendwie in meinem Kopf, dass das gibt es an der polnisch-ukrainischen Grenze immer mal wieder, weil da ist die Grenze, ist es auch eine grüne Grenze. Und dann gehen da so Leute spazieren und auf einmal werden sie von irgendwelchen Menschen im Militäruniform festgenommen, oder? Genau. Ja, es ist, da ist ja, glaube ich, keiner niemandem böse. Du wirst, glaube ich, einfach wieder zurückgefahren. Weil das einfach, glaube ich, normal ist. Da gehen Leute Pilze sammeln und dann bist du halt aus Versehen irgendwo anders. Ja. Es war, glaube ich, jetzt. Pilze sammeln, ne? Ja, natürlich, Dennis. Direkt wie das osteuropäische Klischee auspacken hier, gehen Leute Pilze sammeln. Ja. Oh, apropos Bauchtasche. Ich war auf einer Demonstration Donnerstag. Ja. Und da war zufällig. Hast du für oder gegen etwas demonstriert? Ich habe für die Aufnahme aller Flüchtlinge aus dem Flüchtlingslager Moria demonstriert. Mhm. Dafür. Und gegen Horst Seehofer, der alte Hund. Neben mir stand Erkhard von Hirschhausen. Ja. Zufälligerweise eine Zeit lang. Der trug eine gelbe Bauchtasche und zwar um den Bauch herum. Was machst du mit diesem Wissen jetzt? Gibt es einen deutscheren Arzt als Erkhard von Hirschhausen? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Nicht. Vermutlich nicht. Ich weiß nicht, ob der noch Programme überhaupt macht, aber zumindest moderiert er sehr viel. In der ARD. Genau, da moderiert er sehr viel, aber sonst hat er auch immer so Bühnenprogramme und so gemacht. Da waren auch immer schon ziemlich viele Dad-Jokes drin. Natürlich. Ne? Das ist ARD-Humor. Das ist so ein Humor, den du ohne Drama um 18 Uhr platzieren kannst. Und niemand wird sich dran anecken. Ja, das stimmt. Hier, Todesfelde gegen Osnabrück. Da steppt heute der Bär. Das ist dieses Dorf in Schleswig-Holstein. Todesfelde. Das ist die einzige Amateurmannschaft, die jetzt das Heimrecht, Amateure haben im Pokal, muss man jetzt mal für die Nicht-Fußball-Menschen hier mal erklären, im Pokalspiel haben Amateure immer das Heimrecht. Einfach Hintergrund deshalb, weil das immer sehr viel Geld einbringt. Genau, denn man kann sich vorstellen, man hat so ein kleines Amateurstadion mit 5000 Leuten, da kommen normalerweise 200 oder 500 Menschen hin und dann wird man da doch mal gegen, weiß nicht, Borussia Dortmund, Bayern München oder so gelost und dann ist natürlich die Hütte voll, riesen Volksfeststimmung und man macht ein tolles Programm und so, das ist halt immer so ein schönes Highlight für die. Deshalb ist die Idee schon immer, die haben jetzt Heimrecht. Jetzt ist aber natürlich Conora am Start und man braucht, muss irgendwie Hygienebedingungen erfüllen und man muss das dem Gesundheitsamt vorlegen und der DFB muss zustimmen und dies und das und jenes. Viele Amateurmannschaften, also alle bis auf eben eine, mit den Gegnern sind sich einig geworden darüber, dass man das Spiel sozusagen verlagert zu den Profiklubs, weil die halt die Bedingungen eh schon erfüllt haben oder zumindest ein Konzept dafür haben und es einfacher für die möglich ist. Das kam halt früher nur so im Ausnahmefall vor, wenn das Stadion mal zu klein oder irgendwie zu aufwendig oder Stadion schon belegt, wenn man sich eigentlich ein Stadion mit einer Mannschaft teilt oder so. Bis auf Todesfelde. Sie haben darauf bestanden. die haben drauf bestanden und da steht es noch 0-0 und der Rest kackt halt einigermaßen ab, bis auf meiner Tagen sehe ich gerade, steht es auch 1-1 gegen Fürth, aber naja, ist halt auch nur Fürth. Genau, wandern in Riesengebirge, um da die Kamera wieder zuzumachen. Ja. Genau, einfach wandern, wird es da hingehen Sonntag, man fährt hin, das sind jetzt von hier, von Berlin aus 4 Stunden. Mit der Bahn oder mit dem Auto? Mit dem Auto, ich werde, es ist familiär. Ja. Zugtechnisch wäre das auch machbar, es ist gar nicht so weit weg. Wäre aber Bus, Bahn tatsächlich. Also müsste mit der Bahn nach Polen und dann, der Ort selber ist nicht mit der Bahn angeboten, sondern müsste man mit dem Bus dort hinfahren dort. Mhm. Ist halt normalerweise so eine Skiecke. Da ist also auch alles voller Skizeug, das ist ja auch alles. Und das ist jetzt quasi jetzt die Saison vorbei, wobei es scheinbar ein wenig voller jetzt gerade wieder wird, weil die polnische Regierung hat ja irgendwie jedem Polen so einen 500-Slotte Reisegutschein Corona-mäßig geschenkt. Was? Ja. Ich musste immer, das heißt nach Kunden, aber wie ich verstanden habe, haben alle Polen so einen Gutschein in die Hand gedrückt bekommen. So wie in Österreich. Hast du nicht auch mal rausgefunden, dass du da einen Pass kriegen könntest? Ich habe, um das zu erzählen, meine Eltern sind in Polen geboren, kommen aus Polen, sind 89 geflüchtet aus Polen nach Deutschland, weil meine Oma... Die Anführungszeichen konnte man nicht so gut hören, aber ja, es war, da waren welche. Ja. Also mein Vater hat sich auf ins Auto gesetzt und ist nach Deutschland rüber gemacht. Es war jetzt nicht so das Drama. Ich glaube, aus Polen zu flüchten damals war auch mit, quasi du musst auch alles aufgeben und so, also du konntest ja dein Auto mitnehmen, aber es ist halt, war nochmal was anderes, als aus der DDR zu flüchten, so. Jedenfalls vor allem dazu noch, dass halt meine Großeltern schon in Deutschland waren zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es war halt erstmal nur ein Familienbesuch und dann kam meine Mutter ein paar Wochen später nach und dann ging das halt alles. Weil meine Oma zum Zeitpunkt ihrer Geburt war das deutsches Gebiet. Deswegen hat sie ein Hakenkreuz in der Geburtsurkunde. Ja. Deswegen war es halt so, dass meine Eltern sofort einen deutschen Pass bekommen haben. Mhm. Weil, oh, Hakenkreuz, ja, Deutsche. das kennen wir. So. Damit können wir was anfangen. So. Das ist, wie man sagt, so schön Spätaussiedler. Ja. Das ist das Spätaussiedler-Kontingent. Das heißt, die waren auch nur ganz kurz in, nicht Marienfelde, das ist ja der Grenzübergang. Es gibt ja noch ein Flüchtlingslager, das war auch zu DDR-Zeiten schon da. Das ist so Erstaufnahmestelle. Oh, warte, wie heißt das in Niedersachsen? Die gibt es bis heute. Ist auch bis heute ein Scheißort. Ach so, hier. Erstaufnahme. Friedland meinst du? Friedland meine ich. Mhm. So. Und ist halt ein Scheißort bis heute. War schon vor 40 Jahren war es ein Scheißort. Mein Vater musste da nicht so lange bleiben, meine Mutter auch nicht, wir konnten halt direkt nach Salzgitter und haben halt sofort einen deutschen Pass bekommen. Es wurde auch nicht nachgefragt wegen Polnischen oder so, die haben direkt einen deutschen in die Hand gedrückt. Deswegen mussten sie auch ihren Polnischen nicht aufgeben. Dieses Aufgeben hätte auch außerdem Geld gekostet, oder hätte sie sich freikaufen müssen, wenn sie es überhaupt hätten dürfen. Mhm. Deswegen war für den deutschen Staat das nicht relevant, sondern ihr kriegt einen deutschen Pass und hat einen Doppelpass. Ja. Sowohl das polnische als auch das deutsche Staatsbürgerinnenrecht sieht ja vor, dass es ja alles Blut und Boden ist alles. Ja. Deswegen habe ich beide Staatsangehörigkeiten geerbt, wobei das der deutschen halt gesichert ist. Bei der polnischen ist es nur vermutet. Liegt einfach halt daran, dass ich halt nie in Polen war und ich bin dort nicht in der Geburtenrolle eingetragen. Ich habe da mit dem polnischen Staat nie was zu tun gehabt. Aber der deutsche Staat geht davon aus, dass ich die polnische Staatsbürgerschaft habe. Aber dann geh doch mal hier zur Botschaft und beantrag mal einen Pass. Nein, ich musste erstmal eine Anerkennung meiner Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist ein so 17-Seiten-Formular auf Polnisch, musst du alle Nachweise. Fängt damit an, dass du die PESEL-Nummern deiner Eltern brauchst. Mhm. PESEL ist diese eindeutige ID von polnischen Staatsbürgerinnen seit den 80er Jahren vergeben. Und du müsstest halt Zeug nachweisen und dann würdest du einen Wisch bekommen. Ach ja. Du hast eine polnische Staatsbürgerschaft. Und mit dem könnte ich dann einen Pass beantragen. Nur, was nützt mir das? Dann kann ich halt höchstens den De Lorenzo abziehen und halt zweimal bei der Europawahl wählen. Ja, du, also, ne? Hier. Illegal. Ja, das meine ich nicht, aber ich meine, Stichwort Brexit und so, da ist man jetzt klug beraten, wenn man einen Doppelpass hat. Was für welchen Fall denn? Dass Deutschland aus der EU austritt? Nee, für den Polexit. Ja, dann ist es mir doch egal. Ja, aber dann kannst du mit einem polnischen Pass immer noch viel einfacher nach Polen. Hm. Ja, weil du setzt dich dann hier genauso in Regionalexpress wie jetzt auch. Ja. Und wedelst einfach nur den polnischen Pass und dann rennen alle weg und sagen, ja, lass den Mann durch, der darf hier sein. Und die Deutschen müssen dann erstmal einen 10-seitigen Visumsantrag ausfüllen. Ja, aber wenn der Fall eintritt, kann ich das immer noch tun. Das stimmt natürlich. Bis dahin habe ich jetzt keine Vorteile gewonnen. Das stimmt natürlich. Und das war halt ganz lustig, ich wusste. Oder, naja, aber gut, ein anderer Vorteil wäre noch, du könntest halt in Länder reisen, du kannst sozusagen, nimmst einen Pass als guten Pass, den anderen als bösen Pass. Und in den bösen Ländern gibst du den bösen Pass hin und dann kannst du, Du weißt schon, dass du einfach einen zweiten deutschen Pass haben kannst, wenn du, zum Beispiel, Klassiker ist halt so arabische Länder und Israel. Ja, genau. Wobei auch Israel ist unkompliziert, die legen dir nur ein Papier rein. Das ist ein Zettel. Da wird einfach nur was reingeklebt. Das kannst du, also das ist halt ein Einlegzettel. Die stempeln nicht direkt in den Pass im Zweifel, wenn du es möchtest. Israel? Ja. Achso, okay. Wenn du halt in arabische Länder reisen möchtest und es gibt dann Drama deswegen. Aber wenn du auch diesen Grund hast, weil du irgendwie Geschäftsreisender bist und du bist öfters in solchen Ländern, aber ich find's, kannst du einen zweiten deutschen Pass bekommen. Findest du es nicht eine viel coolere Geschichte, wenn du sagst, ich habe einen guten Pass und einen bösen Pass? Nein, das wäre es. Also, zwei Pässe ist ja noch. Ist lahm. Wenn du so einen dritten, vierten hast, da kannst du auch was mit angeben. Weil dann, was du machst halt, ist bei der Einreise, kam es erstmal, ich nehme mal den hier. Diese Show willst du abziehen. Mit mehreren Pässen. Aber das so James Bond-mäßig. Das kommt einen aber. Koffer in so einer Herrenhandtasche. Da sind aber auch Pässe. Nur vier Pässe drin. Mehr ist da nicht drin. Vier Pässe, drei verschiedene Valuta. Und eine Kleinkaliberpistole. Richtig. Und zwar in einer Herrenhandtasche, die vom Arm baumelt. So. Daher, und ich habe das ja nur rausgefunden, weil ich, als ich mich in Berlin angemeldet habe und einen neuen Personalausweis machen musste, fragte mich die Dame, ob ich denn die deutsche oder die polnische eingetragen hätte gerne in den Perso. Und er guckte sie halt so ein bisschen verdrutzt an, was ist die polnische Staatsbürgerschaft? Ja, das ist da übermittelt. Ich habe natürlich die deutsche eingetragen, weil ich ganz genau weiß, wie Behörden und so rassistisch sind. So. Um den Bogen zu schließen. Ja, ich gehe wandern. Du gehst wandern. Ich habe ja auch, sag mal, nähere Bekanntschaft bis entfernte Verwandtschaft, die gerade in, die gerade auch sozusagen das Allgäu unsicher macht. Ja, sie sind in Österreich, habe ich gehört. Nee, nicht ganz. Zwischen Oberstdorf und Österreich. Ach so. Und jetzt gerade irgendwie angekommen. Da kann ich da mal vielleicht ein bisschen von erzählen. Nächstes Mal. Also in zwei Wochen wäre das dann. So, kleiner Nachtrag noch, Dennis. Es gibt übrigens auf lecker.de, falls es dich interessiert oder auch Menschen, die hier zuhören, 180 Kotelettrezepte. Unsere Kotelettrezepte überzeugen durch Vielfalt und Geschmack, paniert oder pur, gebraten oder geschmort aus dem Ofen. Ne? Kotelettrezepte in ihrer großen Vielfalt und da gibt's wirklich alles. Ja? Zum Beispiel fixe Honig-Senf-Kotlets mit Kartoffelpüree, aber auch mediterranes Kotlet vegan. Mit Bratkartoffeln. Warum? Wegen dem Honig. Ja, das stimmt, das geht nicht. Jetzt kriege ich langsam hier Lust. Kotlet-Auflauf mit Pilzen. Mm. Kotlet-Taschen in Zucchini-Rahmen. Ah, okay. Wird hipsterig. Rote Beete-Linsensalat zu Kotlet. Zu Kotlet. Ist das Adelstitel? Von und zu Kotlet? Ah, ist das schön. So. Das ist doch mal eine gute Frage an die Community. Schreibt es uns unten in die Kommentare. Was ist denn eure Lieblings-Kotelett-Variation? Ja. Zum Beispiel bunte Beetebäckchen zu Kotelett oder auch gefüllte Kotelett mit Schinken zu Schinkenspätzle. Aber das Zeichen ist, wenn es halt nicht mit, sondern zu heißt, ist es sofort 20 Euro teurer. Und was ist mit an? Das macht's 40. Oh, das natürlich, es geht natürlich noch weiter. Ne? Man kann ja auch Kassler-Kotlets. Kann man sich ja auch. Ne? Hm, ja. Da ist so viel am Schwein. Also der ist. Kassler ist ja diese Zubereitungsart. Ach hier, so. Geräuchert und gepökelt, glaube ich. Oder erst gepökelt, dann geräuchert oder so. Wird das aber nicht aus demselben Fleisch gemacht? Ja, doch, ich nehme an. So, was haben wir hier noch? Noch was Schönes. Überbackene Kotlets mit Feta-Walnusskruste. Zu geröstetem Blumenkohl und Bratkartoffeln. Ja, das ist Kotlet serviert in einer Bowl. Oh Gott. Ja, ich kaufe mir jetzt bald was. Dennis. Ich darf aber nicht verraten, was es ist, aus rechtlichen Gründen. Bowls. Du kaufst dir Bowls. Nein, ich kaufe mir was. Ich zeig dir das mal. Ja. Ich zeig dir jetzt mal, was ich mir kaufen werde. Und ich darf es nicht verraten. Du darfst es nicht verraten. Darf ich aber reagieren laut? Ja, darum geht's. Ach so. Darum geht's. Das ist jetzt hier der... Aus rechtlichen Gründen. Aus rechtlichen Gründen darf ich nicht verraten, was ich mir kaufe. Wo ist denn nochmal die, diese zuletzt angesehen? Bei Amazon. Wo gibt's denn das noch? Ich habe jetzt einen Pizzastein, by the way. Ach so, erzähl. Nö, ist einfach nur ein Pizzastein. Ich bin dafür extra in den Laden gegangen, habe mir den gekauft und habe dann festgestellt, dass dieser Laden, dass er keine Pizzaschaufelkelle, whatever hat. Ja. Fieber. Dann war ich in zwei anderen Läden, dann gab es den nicht, dann war ich ein bisschen bockig, habe den dann in einem dritten gefunden und da habe ich jetzt Pizza gemacht. Das ist ganz okay. Das wird, dass jetzt Gasofen ist, das geht dann diese Pizza richtig gut. mit ganzen Eiern. Hm. Ja. Es hat vor allen Dingen drei Voreinstellungen. Ah. Ne? Dann kann ich nämlich nächstes Jahr, wenn es soweit ist, ja, die eine Maschine nehmen, ja, und das Produkt in eine andere Maschine tun. Ja. Und dann habe ich was Neues. Mm. Sehr schön. Was ist deine liebste Art, Schnitzel zu essen? Koteletts zu essen? Koteletts? Ja. Bei uns gab es die immer angebrannt. angebrannt. Angebraten! bei uns gab es die auch immer angebrannt. Meine Oma hat das Fleisch auch immer nochmal tot gekocht. Aus Angst, das Schwein wäre noch nicht gestorben. Das ist eh was so weit. Also, das, quasi das Fleisch auch, dass man Fleisch sowas wie blutig oder so essen kann. Das habe ich auch erst außerhalb meines Elternhauses gelernt. Und ich muss es mir lange abgewöhnen, auch Fleisch grundsätzlich. Nee, also ich finde schon, also allzu blutig mag ich es auch ja gar nicht so. Also so richtig so, weiß nicht, hast du so ein Steak schon mal französisch gegessen? Nee. Ja, das ist halt mega ekelhaft einfach nur. Es gibt also, ja dieses französische Hacksteak halt. Ja, gut, aber das ist ja was anderes. Aber wenn du so ein richtiges Steak nimmst und das ja ist so französisch gebraten, bleu nennt der ja Franzose das, ja? Ich kann ja mal ein Foto davon. Das ist blutig, also ist roh noch, oder? Ne? Ja, okay. Das ist wirklich nur außen geküsst. Ja. Ne, das ist halt wirklich noch innen roh. Also dagegen ist so medium, ist so medium ja rare ja schon fast durchgekocht. Ja. So. Und, aber man muss, also das ist mein erstes Mal Medium Rare, war auch eher so ungewöhnlich. Ich war einmal in irgendwie in Paris und wir wollten abends noch was essen gehen. Und wir waren schon alle sozusagen ein bisschen vorgeschädigt und haben gesagt, okay, alles klar. Wir bestellen jetzt unser Steak extra à point, also gar, würde man sagen. Ja. Also fertig gegart. Und es kam alles roh an. Das war so krank. Ja, so. Das stimmt. Das ist bei mir auch so. Nee, aber sonst, so blutig mag ich es gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Das ist natürlich auch. Aber diese Kochfertigkeit von Fleisch sehr heiß anbraten und dann in den Ofen schieben für den Rest, das war mir auch einfach ja, zwei Jahrzehnte unbekannt. Mir auch. Kann man das einfache Verhältnis nennen. Ja. Kann man nichts machen. Und ich muss auch immer echt sagen, so ein bisschen habe ich auch schon als Kind immer die Leute, die zu Hause so eine richtige Küchenkultur am Start hatten, immer verachtet. Ja, immer. Natürlich. Immer verachtet. Ja, vor allem, wenn du halt dort eingeladen warst und dich komplett überfordert gefühlt hast. Nee, das habe ich nie, weil essen konnte ich schon immer gut. Ach so. Aber also wie sagt man denn? Ich fand das immer so ein bisschen übertrieben alles. Ja. Das ist doch nur Essen. Ja. Also, ne, ich esse auch gerne oder so. Und ich mag das auch. Und meinetwegen kann man auch mal schön den Tisch decken, um irgendwas festlich zu machen. Finde ich total super. Und ich mag auch den ganzen Tag in der Küche stehen. Habe schon oft genug ja erzählt. Mich entspannt das wahnsinnig dolle. Ja, ist genauso. Ich koche ja auch oft. Aber es ist halt am Ende nur Essen. Ja. So. Und ich muss jetzt mir nicht zu Hause irgendwie, keine Ahnung, wachteln in Hühner und die wieder in eine Gans stecken, um das dann zu garen oder so. Muss einfach nicht sein. So, aber jetzt kommen wir ab davon. Dennis, hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Ich habe aber mal wieder eine Bitte. Wie immer. Ja, und zwar, es ist noch ein Monat hin, bis die nächste Staffel Discovery losgeht. Ja. So. Und erst im Jahr darauf gibt es wieder Picard und es gibt auch erst im Jahr, also auch 2022, die neue Serie Star Trek Strange New Worlds, die vor, die sozusagen in, ganz klassisch Star Trek ist und in den Jahren vor, also auf der Enterprise spielt, in den Jahren bevor Kirk Captain wird. Mit hier Pike. Mit Pike. Genau. Das dauert auch noch. Dann ist es so, dass jetzt Buffy zu Ende geschaut wurde in meinem Haushalt, sag ich mal, im weitesten Sinne. Es gibt zwar Star Trek The Lower Decks, aber das ist halt immer nur so kurz. Hast du mal reingeschaut? Ich habe bisher die erste Folge, ich habe was verpeilt, seitdem zu gucken. Es ist einfach, ich finde es ein bisschen anstrengend, weil es so wahnsinnig schnell ist. Es ist so übertrieben schnell, dass ich es wirklich anstrengend finde. Aber vielleicht gibt es das noch. Mal gucken. Naja, das ist im Gegensatz halt zu The Next Generation oder so, ist das halt echt. Ich meine gar nicht mal die Geschichte, wie schnell die erzählt wird, sondern dass die Leute so schnell reden die ganze Zeit und so hektisch sind. Ja. Naja, egal. Jedenfalls, Buffy ist zu Ende geguckt, mir fehlt eine große Serie zum Gucken. Okay. Mir fehlt eine große Serie zum Gucken. Ich habe das Gefühl, es wurde entweder alles schon geguckt oder es ist halt doch, es gibt halt doch gute Gründe dafür, das nicht geguckt zu haben in den letzten Jahren. Weiß ich nicht. Und was hättest du denn gerne so genremäßig? Also ich hätte gerne Scrubs eigentlich. Dann guck doch Scrubs. Soll ich Scrubs einfach gucken jetzt? Ja. Meinst du, das ist möglich, Scrubs zu schauen für mich? Sollte klappen. Sollte, ja. Das ist doch mal ein Wort. Das kann man halt immer gucken. Hast du es eigentlich gesehen, Scrubs? Die Ärzte, die Anfängerärzte. Ja, genau. Ja, lief jahrzehntelang auf Pro7 ja, auf und runter. Ja, genau, aber auch gerne mal im Original gucken, bitte. Ah, okay. Das habe ich im Original nie geguckt. Ist deutsche Synchro ist gut, muss man sagen. Deutsche Synchro ist wirklich gut. Kein Vergleich zu späteren billig synchronisierten, ich weiß nicht, hast du die mal, The Big Bang Theory, da habe ich die ersten Staffeln gesehen. Ja, furchtbar. Die ersten Staffeln, als es so ganz neu war, war das noch relativ lustig, fand ich, weil das war irgendwie so eine Sitcom und das war irgendwie ganz nett und es wurde halt immer schlechter und schlimmer und es wurde immer mehr zum eigenen, sozusagen, hat sich immer selbst, ja, wie nennt man das denn, so Karikatur seiner selbst und das war aber auch nur, das war auf Deutsch nie gut, das war immer schlecht und scheiße synchronisiert, keine Ahnung, was sie damit gemacht haben, aber das war wirklich grottig. Scrubs, gute deutsche Synchro, im Original auch gut, aber anders gut und kann ich sehr gut empfehlen. Da gibt es übrigens gerade, sehr zu empfehlen, einen Podcast, den ich dir dazu ans Herz legen könnte, der da heißt Fake Doctors, Real Friends. Ach, mit Zach and Donald. Ah. Genau. Ist es ein Rewatch oder was? Genau. Zach Braff und Donald Faison, die JD und Turk spielen und sich ja da kennengelernt haben am Set und seitdem halt wirklich beste Freunde geworden sind und eine ähnliche Beziehung haben wie auch die beiden Charaktere in der Serie. Die schauen sich Scrubs nochmal an und besprechen Folgen und laden dazu natürlich Gäste ein, weiß ich, da war halt der Serien, also wir fangen jetzt, die machen das schon ein bisschen länger, ne, seit April und haben so im Lockdown angefangen damit und sind jetzt in der zweiten Staffel. Sie haben mit dem Serienschöpfer des öfter mal gesprochen, der beantwortet auch so Fragen, die sie selber nicht beantworten können, werden dann später reingeschnitten und dann beantwortet er die sozusagen von außen. Sarah Chalk, also hier, wie heißt sie noch in der Serie? Hab mich nicht. Ja, die blonde Ärztin war auch schon zu Gast und so. Also sprechen alle mit denen wirklich sehr viel hinter den Kulissen und die sind einfach tierisch lustig. So. Ich habe jetzt mal aus Neugier die IMDb Topliste 100. Ja. Und zwar, ja, Breaking Bad auf 1, scheinbar. Ja, aber das habe ich schon mal erzählt, anderthalb Folgen von gesehen und hat mich nicht gegriffen irgendwie. Ha. So, Game of Thrones? Ich hab einfach was dagegen, wenn Menschen Pelze tragen im Fernsehen. Das finde ich nicht angenehm. Für mich ist es halt einfach eine Mittelalter-Telenovela. Ja, sag ich doch. Ich habe was dagegen, wenn Menschen im Fernsehen Pelze tragen. Friends? Ja, ich weiß, damit setze ich mich jetzt echt in die Nesseln. Ich kann es nicht gucken, ist nervig. Ist halt, es ist okay, finde ich, aber es ist halt keine überragende Fernsehserie. Sopranos? Ja, sehr gut. Ich muss mal kurz gucken, ob es irgendwo zu gucken gibt. Da müsste ich vielleicht ein bisschen Überredungskunst hier an den Tag legen, um das nicht alleine schauen zu müssen. Ich überspringe mal die fünf, das ist The Wonder Years, sagt mir nichts, das ist eine Serie von 88 bis 93. Ja, das ist doch mit diesem einen Schauspieler, der einer der wenigen in Hollywood ist, der öffentlich zu Trump steht, oder nicht? Ah, oh, noch besser. Seinfeld auf 6, House of Cards, Seinfeld Lost. Gesehen. House of Cards. Erste Staffel ist okay, hör danach auf. Ja? Ja, alles, es wird immer nur absurder, man muss sich halt selber steigern. Und die erste Staffel ist halt nochmal, die ist realistisch. Danach wird es einfach nur sehr viel schlimm. Und irgendwann muss halt Kevin Spacey rausgeworfen werden und dann dreht die Story halt komplett ab. Okay. So. Erste Staffel, super, hat auch tatsächlich gelohnt, danach wird es scheiße. Ja, Sopranos könnte ein Problem werden, sehe ich gerade, müsste man sich mal irgendwie... So, Lost? Bei den Sopranos müsste man mal gucken. Lost? Habe ich natürlich schon längst gesehen. Habe ich nicht gesehen bisher. Und an alle Hater, ne? Geht kacken. Ist einfach eine geile Serie. Das Ende ist scheiße. Mit dem Himmel ist total dumm. Warum bin ich total verarscht? Ja, man hat es aber trotzdem 6 Staffeln lang geguckt. Das hat dann unterhalten. Meine Fresse, hör doch mal auf zu jammern. Westworld? Westworld? Was ist das ist, oh, das kennst du nicht? Das ist, ich habe nur die erste Staffel gesehen, war aber super, basiert auf einem Spielfilm aus den 70ern und so, handelt von einem Freizeitpark. Ja. In dem quasi menschenechte Roboter leben. Ja. Und du trittst in diese Welt ein. Ja. Also eine dieser Welten ist der Wilde Westen, Westworld. Und du kannst dort machen, was du möchtest. Vergewaltigen, morden, töten, Raub, Mord, Totschlag. Okay. Die Roboter kannst du alles mit denen machen. Jeden Abend wird einmal nur durchgereinigt und am nächsten Morgen geht es wieder neu los. Du bist unverwundbar. Und daraus entbildet sich der Plot. Ist auch, wie gesagt, schauspielerisch sehr gut besetzt, Musik sehr gut gesetzt, die Bilder einfach wunderschön. Ist so Sci-Fi-Drama-Gedöns. Es wird dann halt ein bisschen, also. Um nicht viel zu sagen, aber die Maschinen bekommen ein Eigenleben, so, und von da an fängt es dann an, so. Die Story baut sich darauf auf. In den nächsten Staffeln, so wie ich richtig verstanden habe, sieht man auch andere Welten dieses Freizeitparkes. Ja. Aber die erste Staffel konzentriert sich auf den Westworld. Es basiert wirklich auf einem Spielfilm, der für seine Zeit, glaube ich, in den 70er Jahren, das erste Mal mit so computergrafikartigen Sachen gearbeitet hat. Und das war irgendwie der Shit. Okay, gibt's auch nur. Könnte vom LKW gefallen sein, ich sag's nur so. Meinst du so wie Scrubs und was war das andere noch? So. Ja, da ist ja Stranger Things, ja klar, Akte X. Ja, Akte X muss ich nochmal zu Ende gucken, da fehlt mir immer die letzte Staffel und die neuen Sachen. Ja, ich muss mir die letzte, ich fand es, keine Ahnung. Also 1 bis 9 im Herzen, also 9 wird schon schlimm, aber hey. Better Call Saul ist dann basierend auf Breaking Bad. Ja, kann man aber auch ohne Breaking Bad schauen, glaube ich, ne, so war das. Narcos? Ja, ist mir irgendwie zu heavy. Also, Sopranos könnte mir stellenweise auch schon zu heavy. Also, das ist halt, ich suche halt. Was suchst du denn eigentlich? Na, so eine, okay, alles klar, abends, morgen geht's wieder irgendwie zur Arbeit, jetzt nochmal irgendwie eine Folge oder zwei von in der Serie gucken. Einfach zum Abschalten. Zum Abschalten. Na, also. Darf schon was sein, was er mitnimmt. Ja. Aber es gibt halt auch so die Abende, wo man dann halt auch mal am Handy rumdaddelt so und das soll dann auch nicht komplett rausbringen. Ach so. Und hast du Fringe gesehen? Ja, letzte Staffel fehlt mir, weil das wurde dann irgendwie ein bisschen schwierig. Genau, hast du Fringe gesehen? Jetzt kommt nämlich das habe ich nämlich alles schon gesehen. Sonst, was ich gerne gucke, ist noch Major Crimes. Ist eine Krimiserie, die aber gerade in den letzten Staffeln in so mehrepisodige Sachen gefallen ist, also machen haben, ist basiert auf einer, also die initiale Serie hieß wie Closer, Das war so eine Profilerin, die kam vom FBI, kam zur LA Police, hat dort irgendwie so eine Special Unit für Mordfälle, Gedöns aufgenommen, ist dann rausgegangen und dann kam ein neuer Chef, deswegen wurde die Serie umbenannt in Major Crimes, auch so die Abteilung. Und ist halt wirklich sehr sozial, also ist halt nicht so eine klassische hier mal schnell in 45 Minuten abhandeln, sondern es ist sehr viel auch drumherum. Es wird auch ein Story-Arc drumherum gebaut. Ich finde sie ganz cool. Und man kann halt, muss halt nicht von Anfang an einsteigen, sondern man könnte halt auch einfach von Major Crimes anfangen. Ja. Und es ist so eine Serie. Von diesen Serien gibt's ja aber jede Menge, die gar nicht, die so ganz okay sind. Ne? Sowas wie zum Beispiel, kennst du The Mentalist? Ja, das ist nie, das ist besser. Ja? Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. So Serien, die sind alle ganz okay produziert, das sind irgendwie so nette Krimis, immer so Tatortserien, amerikanische Tatortserien. Nee, Major Crimes ist einfach nochmal, einfach auch von den Persönlichkeiten und alles ist einfach ein bisschen, auch einfach, einfach besser erzählt, finde ich. Ich gucke hier auch gerade nochmal bei Wer streamt es so die Top-Serien durch. Ja. Da ist auch echt nicht viel bei, was mich so reizen würde. Und man muss auch wirklich sagen, diese ganzen Streaming-Anbieter produzieren auch echt viel Scheiße. Ja, wie war das? Netflix hat irgendwie 150 Nominierungen für den Emmy? Die produzieren echt viel. 160 Nominierungen. Die produzieren echt viel Scheiße. Also bei Netflix habe ich noch, wie gesagt, Dark offen, das möchte ich eigentlich mal gucken. Ja, das will ich auch gucken. Das kann ich aber nur alleine gucken, aus Gründen. Ach so. So, und sonst, ja, habe ich so ein paar Serien auf der Halde, aber ich komme nicht dazu, Serien wirklich zu gucken. Ist nicht meins. Ich hänge jetzt aktuell sehr in meiner US-Late-Night-Schiene. Das heißt, ich gucke sehr viel US-Late-Night-Shows. Also auf jeden Fall solltest du, hast du Seinfeld jetzt eigentlich endlich mal geschaut? Nein. Ich finde den Humor. Ja, da musst du dich dran gewöhnen. Aber danach hast du ihn, wenn du ihn verstanden hast, verstehst du, das ist wie, als würdest du. Reicht es nicht, sich irgendwie die Soup-Nazi-Folge anzugucken? Nein. Du musst vorher verstanden haben. Warte mal. Ich krieg schon einen Rappel, wenn der Bibelzitat, möchte ich mal. Ich krieg da schon einen Rappel, wenn er da steht auf dieser scheiß Bühne und diese Folge einrahmt. Das ist Und dann ist dieses Konservengelache. Nein, Seinfeld ist vor Publikum, keine Konserve. Das ist trotzdem schlimm. Also, jetzt, wo ich irgendwie Late Nights gesehen habe, ohne Publikum, möchte ich das nicht mehr missen. Also, Publikum ist scheiße. Dieses Rumgeklatsche und überhaupt, dieses Gejohle und dieses Erpliesen diesem Fußvolk, was da irgendwie angetreten ist, ist so richtig zum Kotzen. Also, hast du zufälligerweise die Heute-Show mal in den letzten Monaten gesehen? Nee. Aber du hast ja heute schon in Erinnerung, das war immer furchtbar. Ja, es ist halt. Was heißt furchtbar, würde ich auch nicht sagen. So, aber es ist halt so gebaut, dass halt alle paar Sekunden ein Gag ist. Dass alle genau. Nicht viel groß Zeit, um mal sich mal vielleicht so 30, 60, 70 Minuten, Sekunden zu nehmen, um einfach mal einen Kontext zu erklären, so Dinge länger zu erklären. Ja, das ist jetzt anders, oder was? Das können sie jetzt. Und das tun sie jetzt auch. Und plötzlich sind die Gags ein wenig elaborierter und sie können Kontext erklären und du merkst halt nicht, dass sie immer von Gag zu Hack hetzen müssen, weil da diese komische Masse im Publikum sitzt, die halt unbedingt wie Dressieraffen bespaßt werden muss. Ich möchte kein Studiopublikum mehr haben. Das weg, sollen weg. Aber zu Seinfeld und dem Humor zurück. Ja. Hier, dieses Bergpredigt, ne? Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge, in deinem Auge. So, das ist nämlich das Ding. Immer schön picky und sagen, ist alles nicht so gut und guck mal lieber das und so. Aber in Wirklichkeit hast du das Licht nicht gesehen. Also dein Geschmack ist richtig, meiner ist falsch. Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch. Das ist, wenn man Seinfeld sich nicht durch die ersten Staffeln gequält hat und nicht versucht hat, diesen Humor auch zu lernen ein Stück weit, dann ist das einfach so, als würde man vor einer Wand stehen, sein Leben lang, und man sieht aber nur, und man kann da durchgucken, aber das ist nur so ein kleines Loch. Du musst jetzt halt mal hingehen und dir die Hände ein bisschen schmutzig machen. Handschuhe an, Spitzhacke in die Hand und dann brichst du dieses Loch auf. Und dann kannst du da durchgucken. Und dann siehst du dahinter alles in wunderschönen Farben erleuchten. Hm. Und du gehst danach auch anders durch die Welt. Und am Ende soll ich noch welches Curb Your Enthusiasm gucken. Ja, genau. Furchtbar. Das muss man danach schauen. Nein. Zu viel Fremdschämen für dich? Ja. Okay, nee, aber Seinfeld sollte man auf jeden Fall. Aber Seinfeld und Scrubs sind so Sachen, die müssten dann halt mal vom Laster fallen, damit du dir das anschauen könntest. Ne? Ich schau mal, was geht. Ja, so. Also ich bin tatsächlich auf der Suche nach einer Serie, keine Ahnung, wenn es da irgendwie Hinweise oder Tipps gibt. Ich suche im Prinzip sowas vom gleichen Anspruch her wie Buffy. Das kann schon ein bisschen trashig sein zwischendurch. Es war aber insgesamt sehr unterhaltsam. Und natürlich dann für heute, sagen wir mal. Probiert haben wir hier auch eine Netflix-Serie. Das, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das mit den Kindern mit den Superpowers, Umbrella Academy. Ja. Ja. Und alles, was man liest, bleibt es auch so. Zwei Folgen geguckt. Naja. Bisschen schade. Alles ein bisschen schade. Dark will ich aber auch noch gucken, muss ich alleine schauen, genau. Hast du Chernobyl geguckt? Nein. Lohnt sich total. Muss ich aber auch alleine gucken. Ach so. Sind nur 5 Folgen, sollte man sich am Stück geben. Ja, bin ich auch voll dafür. Aber warum musst du das alleine gucken? Ja, es besteht nicht immer so viel Interesse daran. Ha. Was wir da finden. Aber irgendwie sowas brauche ich. Nee, und warum das nicht mit, das kann ich nur sagen, das ist dann zu getragen und zu heavy. Ach so. Das soll nicht passieren, stehe ich auch nicht so hundertprozentig drauf, aber es darf schon ein bisschen was anspruchsvoller sein. Ne? Und Sopranos ist ja so eine Serie, die hat ja das erste Mal dem Publikum so richtig was zugemutet auch und nicht nur einfach so das Übliche eingeschenkt, was halt alle eingeschenkt haben. Deshalb möchte ich das schon gerne sehen, weil es anders ist, aber da geht's dann schon los. Am liebsten so Comedy-Serien, die so leicht konsumierbar sind. Okay. Brooklyn Nine-Nine zum Beispiel gucken wir gerade die letzten Staffeln. Ach so. Mhm. So. Also soll das schon ein bisschen Gaga-Humor sein, ne? Das schon jederzeit. So. Mehr habe ich jetzt nicht. Möchtest du noch was sagen? Nö. Wir haben auch, glaube ich, schon hier unser Soll erfüllt. Ja, wir haben unser Soll erfüllt. Ja, über eine Stunde sind wir, rüber und letztes Mal haben wir auch 3 Stunden gemacht. Welche Zeit müssen wir bringen? Was sagt Spotify? Welche Zeit wir bringen müssen? Was sagt Spotify? Spotify hat keine Wunschzeit. Nicht mehr? Nee. Nee, fliegen wir uns nicht raus bei denen. Nee, warum denn? Wir sind doch hier, sind wir kein Exclusive? Nee. Nee? Nee. Aber warum kriege ich dann diese ganzen Überweisungen aus Schweden immer? Kriegst du die nicht? Nee, kriege ich nicht. Obwohl meine Adresse im Impressum steht. Das stimmt. Dennis kriegt immer nur die Abmahnung. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Bis Spahn. Tschüss. Bis Spahn, genau.